Deutschlandfunk, Informationen am Abend. Wenn ich Katastrophe sage, dann meine ich das so. Ich habe Wasserschäden dieses Ausmaßes in meinem Leben noch nicht erlebt. Worum es jetzt geht, ist dafür zu sorgen, dass Barmittel, also Cash, ganz schnell an die Menschen herankommen. Bundeskanzler Gerhard Schröder heute Nachmittag nach einer Besichtigung der Schäden in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Sachsen. Willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Klaus Remme. Wir werden uns in den nächsten Minuten ausführlich mit den Auswirkungen dieser Flut beschäftigen. Wir berichten aus Sachsen und aus Sachsen-Anhalt. Wir befassen uns mit der Soforthilfe für die Opfer dieser Naturkatastrophe, die ja auch außerhalb Deutschlands für chaotische Verhältnisse sorgt. Besonders dramatisch die Lage in Prag. Auch aus der tschechischen Hauptstadt werden wir gleich hören. Außerdem informieren wir Sie über den Milliardenverlust bei der Dresdner Bank und in der Folge dann bei der Allianzgruppe, über die Reaktion der Kassenärzte auf Vorwürfe von Abrechnungsbetrug. Wir widmen uns der desolaten wirtschaftlichen Situation bei der Frankfurter Rundschau und berichten am Ende der Sendung über zwei Themen aus dem Ausland, den Gesprächen zwischen Nord- und Südkorea sowie den überraschenden Vorstoß von Russlands Präsident Putin, Pläne für einen Zusammenschluss mit dem Nachbarstaat Weißrussland nun rasch voranzutreiben. Soweit die Themen dieser Sendung. Das Thema von Hintergrundpolitik um 18.40 Uhr, Ich-AGs und Selbstunternehmer, die neue Welt der Arbeit. Während die Menschen in Teilen Österreichs nach der großen Flut bereits ans Aufräumen gehen, steht anderen das Schlimmste erst noch bevor. Vor allem das Ausmaß der Schäden in Ostdeutschland ist noch gar nicht abzusehen. Der Bundeskanzler war, wie gesagt, heute in Dresden und auch in der sächsischen Stadt Grimma. Zwei Brennpunkte der vergangenen 24 Stunden. Alexandra Gerlach in Dresden, wie ist die Lage zur Stunde? Hochwasserkatastrophe, die Nerven liegen blank, kann man sagen. Und die kommende Nacht verspricht wieder sehr spannend zu werden, denn für morgen früh ist ein Pegelstand von bis zu 8,50 Metern für die Elbe angekündigt. Und auch an der Neiße steigen die Pegel. In Görlitz ist inzwischen Alarmstufe 4 ausgerufen worden. Das bedeutet natürlich für die Hilfs- und Rettungskräfte weiterhin höchste Bereitschaft. Und die Bürger, ja, die nehmen es zumindest in der Landeshauptstadt noch einigermaßen gelassen. Man ist es gewöhnt zu improvisieren, auch wenn es keinen Strom, kein Telefon und keinen Fernsehempfang gibt. Es fährt keine Straßenbahn, kein Bus, keine Taxi, nichts zurzeit. Na, wer da schlimme Termine hat, ich habe jetzt auch Arzttermine, aber ich schaffe das noch zu Fuß, da geht das. Ne? Aber es wird ja so nicht bleiben. Ne? In Zeiten wie diesen kommt es vor allem auf ein gutes Krisenmanagement an. Das wissen die Verantwortlichen in der Staatskanzlei und auch im Dresdner Rathaus. Doch der städtische Krisenstab ist seit mehr als einem Tag ohne Stromversorgung. Die Keller des Rathauses sind, wie in so vielen anderen Häusern in diesem Viertel, auch vollgelaufen. Aus Sicherheitsgründen sind die Stromleitungen abgeschaltet. Keine guten Arbeitsbedingungen für Telefon, Fax, Computer und E-Mail. Vielleicht ist das auch der Hauptgrund dafür, dass es heute zu einer schwerwiegenden Falschmeldung kam. Um 12 Uhr mittags erreichte die Journalisten ein Fax des städtischen Presseamtes, auf dem handschriftlich mitgeteilt wurde, dass die Staumauer der Maltertalsperre südwestlich von Dresden gebrochen sei und nunmehr eine neue Flutwelle der Weißeritz auf die Landeshauptstadt zurolle. Die Medien wurden aufgefordert, die Bevölkerung zu warnen, Gefahr sei im Verzug. Die Veröffentlichung dieser Warnung zeigte Wirkung. In Panik, so berichten Augenzeugen, hätten die Menschen in dem benannten, mutmaßlich gefährdeten Gebiet die Häuser verlassen, um sich auf den Hängen der Umgebung in Sicherheit zu bringen. Erst 36 Minuten später folgte das Dementi. Ebenfalls handschriftlich, in dürren Worten und wiederum per Fax. Die Sache durfte ein Nachspiel haben. Der Leiter der sächsischen Staatskanzlei und Chef des dortigen Krisenstabes, Stanislav Tillich, zeigte sich am Nachmittag empört über diese Informationspolitik der Stadt Dresden. Ich halte diese Presseveröffentlichung, die ja handschriftlich getätigt worden ist, von daher ist es auch feststellbar, wer es am Ende gewesen ist, ich halte sie für unverantwortlich, um nicht zu sagen fast schon verbrecherisch. Die Staatskanzlei bemüht sich seit Tagen mit regelmäßigen und hochkarätig besetzten Pressekonferenzen, etwas Ruhe in das Naturchaos zu bringen. Deshalb ärgert Tillich sich besonders. Hinzu kommt, die Menschen in den Überschwemmungsgebieten sind nach den Strapazen der letzten Tage höchst sensibilisiert bei neuen Schreckensmeldungen. Die Auswirkungen dieser Falschmeldung seien chaotisch gewesen, so Tillich. Unterdessen begleitete Sachsens Ministerpräsident Georg Milbrat den Bundeskanzler im Helikopter beim Überflug über die Überschwemmungsgebiete. Neben der aktuellen Lage ging es bei diesem Treffen in erster Linie ums Geld. Denn die Bilanz der Verwüstungen ist beträchtlich und der Freistaat wird vermutlich nicht in der Lage sein, die enormen Reparatursummen aus eigener Kraft zu finanzieren. Dazu der Ministerpräsident. Wir haben ja hier massive Schäden an der Infrastruktur. In manchen Landkreisen funktioniert keine Brücke mehr, keine Querverbindung mehr. Die Gemeinden müssen also nicht nur aufräumen, sondern müssen die Infrastruktur in Ordnung bringen. Und das Zweite ist, wir haben hier massiv auch Schäden bei den Gewerbetreibenden, die ja oft eben traditionell in den Tälern ihre Betriebe hatten. Es gibt Kreise, wo kein größerer Betrieb mehr funktioniert. Der Kanzler zeigte sich geschockt, als er das Ausmaß dieser Flut in Grimma aus nächster Nähe erlebte. Ob dies für weitere Finanzhilfen für die geschädigten Hochwasseropfer dienlich ist, wird sich zeigen müssen. Vielen Dank, Alexandra Gerlach in Dresden. Von Sachsen aus bewegt sich das Wasser weiter nach Sachsen-Anhalt. In Dessau und im Landkreis Bitterfeld wurde bereits Katastrophenalarm ausgelöst. An den Chemiestandorten werden ernste ökologische Folgen befürchtet. Verena Kimner, wo ist es denn zurzeit besonders brisant? Besonders brisant ist es in Bitterfeld. Dort wird, wie Sie sagten, befürchtet, dass der Chemiepark überflutet wird. Dort sind 350 Firmen angesiedelt und 200 Bundeswehrsoldaten und etwa 400 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. Sie schichten Sandsäcke, um die Deiche bei Greppin zu sichern. Aber sollte der Damm trotzdem brechen, dann sind die ökologischen Folgen einer Überflutung des Chemieparks derzeit nicht abzusehen. Allein auf dem Gelände von Bayer Bitterfeld lagern Methylcellulose und Lackharze. Und schon gestern Abend um 18 Uhr wurde in Dessau Katastrophenalarm ausgerufen und noch in der Nacht waren etwa 4000 Bewohner aus drei Dessauer Stadtteilen evakuiert worden. Und seit heute Mittag wird die Hochwasserwelle der Mulde in Dessau erwartet. Der Wasserstand am Pegel Priorau steigt pro Stunde im Moment um 10 Zentimeter. Der Bürgermeister rechnet mit dem Schlimmsten. Und schon am Nachmittag haben sich in der Dessauer Innenstadt viele Schaulustige mit ihren Ferngläsern an die Ufer gestellt. Und sie beobachteten, wie die Mulde als braunes, aufgewühltes Gewässer dicke Äste und Baumstämme mit sich reißt. Aber keiner dort war heute Nachmittag panisch. Die Stimmung war eher von etwas ungläubigem Staunen geprägt. Also keiner kann sich so richtig vorstellen, dass diese Flutwelle auch wirklich in Dessau ankommt. Und wann genau diese Hochwasserwelle der Mulde in Dessau ankommt, das können auch die Experten nicht voraussagen. Die Ankunft der Flutwelle wurde erst heute Mittag erwartet und das hat sich dann also erübrigt. Und inzwischen rechnet man damit, dass in den frühen Abendstunden, also ab jetzt sofort irgendwie in der nächsten Zeit, diese Flutwelle dort ankommt. Bisher ist die Flutwelle ausgeblieben, weil nämlich große Überflutungsgebiete südlich von Dessau einen großen Teil der Wassermassen aufgenommen haben. Fest steht, dass der Hochwasserscheitel etwa dem historischen Hochwasserereignis von 1954 entspricht. Und Burkhard Henning, der ist der Leiter des Landesbetriebes für Hochwasserschutz in Magdeburg, mit ihm habe ich vorhin gesprochen. Er rechnet für Dessau mit einem Wasserstand von mindestens 6 Metern und der bisher gemessene höchste Wasserstand liegt bei 6,24 Meter. Was genau passieren wird, konnte auch er mir nicht sagen, denn so ein Hochwasser sei noch nicht da gewesen und keiner könne vorhersagen, was passiert, wenn die Flutwelle in Dessau ankommt. Und inzwischen haben sich auch in der Landeshauptstadt Magdeburg die Katastrophenhelfer auf die Hochwasserwelle vorbereitet. Die Ankunft wird hier allerdings frühestens am Freitag erwartet. Mhm. Frau Kimner, gestern Abend wurde bereits in Sachsen-Anhalt in Teilen evakuiert. Wird das fortgesetzt? Im Moment ist es so, dass Bewohner östlich der Elbe damit rechnen müssen, evakuiert zu werden. Aber im Moment ist es eben so, dass noch niemand ganz genau sagen kann, was passieren wird. Und die Bewohner in den östlich der Elbe gelegenen Stadtteilen, sie müssen sich eben darauf einstellen. Und morgen früh soll hier bei Magdeburg das sogenannte Präziner Wehr gezogen werden. Und das bedeutet, dass ein Drittel der Wassermassen, die hier an der Stadt Magdeburg vorbeifließen in der Elbe, über einen Umflutkanal an Magdeburg vorbeigeleitet werden. Aber durch die hohen Pegelstände der Elbe könnte es zu einem Rückstau kommen und dann weiß auch wieder niemand, was genau passieren wird. Also im Moment ist man hier auf alles vorbereitet, aber es gibt niemanden, der einem genau sagen kann, was passiert, wenn. Unsere Landeskorrespondentin in Sachsen-Anhalt, Verena Kimner. Schon jetzt ist absehbar, auch wenn noch viele Fragezeichen bleiben, wie wir gerade gehört haben, dass die Menschen vor Ort mit den wirtschaftlichen Folgen dieser Katastrophe allein nicht fertig werden. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat heute Nachmittag über geplante Hilfsmaßnahmen des Bundes informiert. Aus Berlin, Jörg Münchenberg. Sichtlich erschüttert trat der Kanzler nach seiner kurzen Informationsreise durch das vom Hochwasser besonders betroffene Sachsen vor die Presse. Die Katastrophe, so Gerhard Schröder, sei weitaus schlimmer als das Oder-Hochwasser von 1997. Da sind Menschen in sehr, sehr großer Zahl obdachlos geworden, haben ihre Häuser ihr Hausrat verloren. Da gibt es ungeheure Schwierigkeiten, Existenzvernichtungen für Hunderte von kleinen und mittleren Betrieben, allein in Sachsen. Noch gibt es keine amtliche Schadensbilanz. Dazu sei es noch zu früh, hieß es heute seitens der Bundesregierung. Die Versicherungsbranche geht jedoch bereits von Schäden in Milliardenhöhe aus, ebenso der Deutsche Bauernverband. Schröder wollte diesen Schätzungen dann auch nicht widersprechen. Ich will nicht in Horrorszenarien malen, aber mein Eindruck ist, dass es hier nicht um Hunderte von Millionen, sondern eher, wenn man alles zusammennimmt, um Größenordnung in Milliardenhöhe geht, was die Infrastrukturschäden angeht. Anders ausgedrückt, wir werden uns mit den Ländern überlegen müssen, wie wir Solidarpakt II vorziehen. Entsprechend müsse auch über die notwendige Finanzierung geredet werden. Details konnte der Kanzler aber noch nicht nennen. Dagegen hat der Bund sein 12-Punkte umfassendes Hilfsprogramm bereits fertig geschnürt, das Schröder heute Morgen vorgestellt hatte. Es gehe jetzt darum, schnell und unbürokratisch zu handeln, begründete der Kanzler den Vorstoß des Bundes. Es gibt also die Notwendigkeit, die absolute Notwendigkeit einer nationalen Antwort auf die Situation in den gekennzeichneten Regionen. Weder die Menschen alleine über ihre Versicherungen, die es partiell gibt, aber auch nicht in zureichendem Maße, noch die örtlichen oder überörtlichen oder Landesbehörden sind in der Lage, das notwendige Maß an Hilfe zu leisten. Neben technischer sowie logistischer Unterstützung sollen insgesamt knapp 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, davon allein 100 Millionen Euro an Barleistungen sowie 100 Millionen als Kreditprogramm zu günstigen Zinssätzen. Darüber hinaus sollen etwa auch 5.000 Arbeitslose bei den anstehenden Aufräumarbeiten helfen. Schröder betonte, das Hilfsprogramm sei angesichts der gewaltigen Ausmaße der Flutkatastrophe weitaus umfangreicher ausgefallen als ursprünglich geplant. Zugleich appellierte der Kanzler aber auch an die Spendenbereitschaft der Bundesbürger, denn der Staat alleine könne die Folgen der Überschwemmungen nicht tragen. Jörg Münchenberg aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Das ist der Anfang des schlimmsten Moments, so wird ein Behördensprecher in Prag heute Nachmittag in einer Agenturmeldung zitiert. In der historischen Altstadt ist die Moldau am Nachmittag auf den bislang höchsten Pegel gestiegen. Christoph Schäffer in der tschechischen Hauptstadt, war das dann auch der Scheitelpunkt? Im Moment sieht alles danach aus. Heute Mittag, etwa ab 12 Uhr, haben die zuständigen Behörden festgestellt, dass die Moldau nicht weiter steigt. Daran hat sich bis zum Moment nichts geändert. Und insofern könnte dies für die Altstadt in Prag Entwarnung bedeuten, wenn nämlich die Schutzwälle, die bereits am Montag aufgerichtet worden sind, am rechten Moldauufer, um die historische Altstadt vor den Fluten zu schützen, wenn die tatsächlich standhalten, so lange, bis der Wasserpegel dann wirklich ganz deutlich wieder sinkt. Wenn dies so laufen sollte, dann wäre die Altstadt von Prag noch mal knapp an einer Katastrophe vorbeigekommen. Heute früh sah es noch ganz anders aus. Da hatte man Teile der Altstadt und vor allem auch die jüdischen Viertel Prags, wo die Synagogen stehen, die sogenannte Josefstadt, dort auch, wo der berühmte alte jüdische Friedhof ist. Diese Teile hatte man geräumt. Man muss nur einfach abwarten, wie schnell das Wasser sinken wird und ob das tatsächlich dann auch so bleibt. Klappt das Krisenmanagement in der Hauptstadt? Es klappt sehr gut, was die Evakuierungen angeht. Da wurden ja gestern fast 50.000 Menschen aus anderen Wohngebieten, die auch in Moldau-Nähe liegen, die ebenfalls von der Überflutung betroffen sind, evakuiert. Man hatte in den Tagen zuvor bereits Schulen und Turnhallen als Notunterkünfte eingerichtet und es ist tatsächlich relativ gut gelungen, diese Zehntausenden von Menschen aus den Wohnbezirken herauszubringen. Das Problem war eher, dass die Prager selbst eigentlich überhaupt nicht darauf eingestellt waren, dass man das Ganze für eine Übung, für einen üblen Scherz gehalten hat, weil einfach die Erfahrung mit dem Hochwasser, anders als zum Beispiel in Köln, in Prag, überhaupt nicht existiert. Ein Hochwasser in dieser Dimension, das hat es zuletzt vor fast 150 Jahren gegeben. Das heißt, kein Mensch kann sich an solche Fluten überhaupt erinnern. Und von daher haben viele Leute zunächst mal gesagt, das ist doch absurd, warum soll ich meine Wohnung verlassen? Ja, werden denn diese Menschen, die evakuiert wurden, zum großen Teil in ihre Häuser zurückkehren können oder sind die auch obdachlos geworden? Die werden zu großen Teilen zurückkehren können. Es sind Wohngebiete, sagen wir, aus so Jahrhundertwende, Wohnblocks Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, wenn dort ein Erdgeschoss überflutet ist, dann ist damit nicht das ganze Haus ruiniert. Was wohl ein bisschen schwieriger werden könnte, sind die kleinen Häuser auf der sogenannten kleinen Seite. Auch die gehört ja zur Altstadt, ist aber der Hügel oder die Seite Prags, die unterhalb des Burghügels liegt. Da gibt es eine Reihe von hübschen kleinen alten Häusern, die aber sicher durch das Wasser ganz erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber dafür ist es noch viel zu früh, eine Bilanz zu ziehen, wie weit diese Häuser gerettet werden können. Wir haben in den vergangenen Tagen viel über Prag geredet. Wie sieht es denn im Umland aus? Es hat sich in Südböhmen ein ganz bisschen die Lage entspannt. Dort werden bereits sinkende Pegelstände registriert, aber immer noch ist zum Beispiel die Altstadt von Český Krumlov, auch sie ja eine von der UNESCO unter Weltkulturerbeschutz gestellte architektonische Versammlung, die ist nach wie vor vom Wasser umspült. Es sind auch in Städten wie Český Krumlov oder Budweis in vielen Bereichen Strom- und Gasversorgung zusammengebrochen. Und besonders dramatisch wird es in Nordböhmen, denn das Wasser fließt ja in Richtung Norden mit der Moldau, später mit der Elbe. In der vergangenen Nacht ist in Ústí nad Labem, also Aussicht an der Elbe in Nordböhmen, ebenfalls ein großes Stadtviertel evakuiert worden. Und da merkt man schon, dass was jetzt in Prag so langsam abzufließen beginnt, das ergießt sich weiter Richtung Norden, Richtung Elbe und damit eben auch wieder Richtung Sachsen. Vielen Dank für diese Informationen aus Prag, Christoph Schäffer. Soweit die Berichterstattung über die Jahrhundertflut.